Abschnitt 17 Aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Valorich. Wohl ein sehr groß und mächtig Land hat sich erobert mit kühnen und männlichen Taten Ermanerich, der ist gewesen ein König über die Ostgoten. Doch hätte er das nicht vollbracht ohne Zutun seines Schwertes Siegheim. Das war gar ein gut Schwert, das Ermanerich immerdar höchlich ehrte. Wie aber die Hunnen gezogen kamen, mit mehr denn viel tausend rüstigen Kriegern und Ermanerichs Königreich eroberten, fiel das Gutschwert Siegheim, nachdem es vielerlei Schicksal gehabt, in die Hand von Fiediger. Dieser war ein Enkel Ermanerichs, und nicht wenig freut ihn der Degen, denn er wußt sein Tugend wohl. Doch was wollt's ihm helfen? Das Volk der Goten war zerstreut, hiehin und dorthin, von Illyrien an bis zum Nordmeer, und viel Stämme hatten sich erwählt, eigne König aus ihnen selber. Andere dienten fremden Kriegsfürsten um schnödes Gold. Als Fiediger dies bei sich selbst bedacht, macht es ihn fast traurig. Da rief er seinen jüngern Bruder Valorich und sprach zu ihm: »Wisst, Bruder, ich hab ein gut Abenteuer bestanden, dass ich eins fährlichern Kampfs wert acht. Denn seht, gewonnen hab ich dies Altschwert, das unser Vater so fleißiglich suchte sein Leben lang. Aber es geziemt dem Schwert ein mächtigerer Herr, denn ich bin. Und so ich denn ein Flüchtling soll bleiben, der kein Erb hat noch Gut, noch größer eher denn besitzt du, so möchte ich mich fast des Fundes schämen.« »Das verhüt der Himmel«, entgegnet Valorich, »dass wir uns schämen sollten unsers Erbguts oder uns geringer achten als unser Ahnherrn. Was einer noch getan hat, und wär es auch fast schwer, so gedenk ich, nit an kühnlichem Wesen hinter ihm zu bleiben. Weil ihr aber der Elst seid, Bruder, so sucht euch aus, dass unser nit unwürdig sei, und ich will euch dienen und es euch erwerben helfen. Des bin ich festiglich gesinnt.« Wie sie noch so miteinander redeten, kam des Wegs ein junger Gesell gegangen, der trug ein Harpfen in der Hand, wie die Spielleut pflegen, er grüßt sie freundlich und setzt sich zu ihnen nieder. Als er mocht geruht haben, sagt Valorich: »Ich bitt euch, Herr Spielmann, wenn's euch nit entgegen ist, so singt mir ein Lied, denn ich liebe der Harpfen und Zittern lustig weisen.« »Ich will es tun«, sagt der Liedersinger, »und mein bestes Lied euch spielen, weil ihr mir so ehrlich zusprecht.« Und nun nahm er die Feinharpfen von Elfenbein und schlug in die Saiten und sang dazu: »Zwei Augen wie Sterne, die sehen so gerne das wonnige Licht und dürfen es nicht. Die hellen Karfunkeln, die könnten verdunkeln das sonnige Licht und dürfen es nicht. Oh, Liebesverlangen, in Kerker gefangen sind die Augen so minniglich, die Lippen so wonniglich, die Worte, die milden, die Locken so gülden, es bricht mir das Herz vor Leidmut und Schmerz. Ich sehe bis an den Tod die Lippen rosinrot, und sollt ich nimmer genesen, dächt ich doch an ihr minniglich Wesen, an ihr Blicken so mild, an das schönste Frauenbild, und sollt ich Schmach und Tod erwerben, das Mägdlein mind ich, und sollt ich sterben.« »Das ist ein gar jämmerlich und herzig Lied«, sagt Valorich. »Wo lebt die schöne Magd, von der ihr gesungen? Oder habt ihr sie nur in Gedanken gehabt, wie die Liedersinger wohl pflegen?« »Mitnichten«, entgegnet der Spielmann, »wenn's euch gefällt, auf mich zu achten, will ich euch nit verhalten, was ich von dem Jungfräulein weiß. Sigismunda ist sie benannt. Und ihr Vater ist gewesen Herr Siegemar, ein König der Bojaren, die herumwohnen an dem Strom Danubis Frau Irmengard, Ihre Mutter ist bald verblichen und hat ihren Eheherrn allein gelassen und ihr unmündig Kind Sigismunda. Wie die aber heranwuchs, gedieh sie in so wunderlicher Schönheit, dass sie jedermänniglich höchlich ergötzte. Und wer sie einmal gesehen, der mochte nimmer von ihr scheiden. So gar anmutig war sie. Derhalben kamen auch viel Fürsten und Herren weit und breit her und freiten um die königliche Magd Sigismunda. Aber Herr Siegemar mocht sie nit von sich lassen, denn er war ihr gar mächtig zugetan. Einsmals mußte er einen Kriegsritt tun in ferne Land. Da war sein Tochter fast missmutig und konnt ihn nit lassen vor großem Leid. Auch Siegemar war mehr betrübt wie oft, und er gedacht im Herzen, er hätt wohl eher sollen einen wackren Eheherrn erkiesen für sein Kind, der ihr Obacht nähm in fährlichen Zeiten. Er rief deshalb sein Bruder Otto und sprach zu ihm, »Otto, ich lass mein Tochter in eurer Gewahrsam, und wann ich nit sollt wieder heimziehen, so gebt ihr einen Gemahl, wie sie will, und ihr geziemt.« Das versprach Otto mit sein Handschlag, und Siegemar zog beschwichtigt von dannen. Da war Sigismunda lang viel betrübt, bis ihr Botschaft käm, und oftmals stand sie auf dem Söller und sah um nach der Heerstraß, und einsmals sah sie etliche Reuter des Wegs springen. Sie stieg hurtig hinab in den Hof zu erkunden, von wannen die Reuter kämen. Da trat ihr Hermann entgegen, Herr Siegemars Edelknecht, und bracht ihr Botschaft mit vielen Tränen, wie der König verschieden sei in der Schlacht. Da ward die Jungfrau unmächtig, und da sie erwacht, konnt sie von Tränen und Seufzen kein End finden. Aber Otto war froh in seinem Sinn. Er vermeint die Jungfrau zu gewinnen, dann ihre übermäßige Schönheit tät ihm das Herz gänzlich bestricken, und er wußt sich kein Rat, als sie zu ehelichen. Derhalben ging er viel zu ihr und wollt sie beschwichtigen mit ehrlichen und herzigen Reden. Aber sie mogt ihn nit gern hören und antwort spärlich auf sein Kosen. Das verdroß ihn, denn er war hohen Sinns und stolzierend, und als er einst weiter ward nichts gedruckt. Ende von Abschnitt 17, gelesen von Alice Stein. Ende von Melete von Caroline von Günderode.